Worum müssen wir Gott hauptsächlich bitten? Wir müssen Gott hauptsächlich bitten um seine Herrlichkeit, um unser ewiges Heil und um die Mittel, es zu erlangen. Ja. Der erste Teil vom Vater Unser. Geheiligt werde dein Name, so komme jetzt dein Reich. Ja. Erst umfitten wir um die Verherrlichung Gottes, für seine Ehre. Weil es unsere Schuldigkeit ist, unsere erste Schuldigkeit, dann unser ewiges Heil und dann die Mittel zum ewigen Heil.